Es war ein Mittwochabend, als ich von dem Schatz erfuhr. Mittwochs gingen Philipp und ich immer in ein türkisches Bad im Süden Bagdads. Zwischen dicken, schwitzenden Arabern konnte man hier wunderbar entspannen. Philipp war freier Journalist aus Paris und hatte den Auftrag, über Wiederaufbauhilfen der EU im Irak zu berichten. Unser Privileg, als einzige Ausländer jederzeit im türkischen Bad sein zu können, verdanken wir seiner Freundschaft zu Mohammed, dem Besitzer des Bades. Irgendwann hatte Philipp ihm mal aus der Klemme geholfen. Bon, und jetzt werde ich mich nach allen Regeln der orientalischen Kunst durchkneten lassen. A tout à l'heure, Michel. Ja gut, bis gleich. Mein Name ist Michael Bello. Als Journalist war ich zu dieser Zeit ein Grünschnabel. Ich schrieb seit einem Jahr für das Lokalressort einer überregionalen Berliner Tageszeitung. Im August 2003 überraschte mich mein Chefredakteur mit der Frage, ob ich mir eine längere Dienstreise vorstellen könnte. In den Irak, wie er sagte. Natürlich war mir klar, was der Grund für dieses Angebot war. Unsere erfahrenen Auslandsreporter hatten keine Lust mehr, in der brütenden Hitze von Bagdad ihren Arsch für Geschichten zu riskieren, die in Deutschland 4 Monate nach Kriegsende kein Schwein mehr interessierten. Der Schatz von Andreas Albes. Bearbeitung und Regie Thomas Blockhaus. Als Philipp in den Nebelschwaden verschwunden war, hatten sich 2 Gestalten in die Nische neben mir gesetzt. Unwillkürlich lauschte ich ihrem Gespräch. Denn zu meiner Überraschung sprachen sie Deutsch. Reden Sie keinen Unsinn, Gröber. Wo wollen Sie das Geld denn auftreiben? Die Kleine hat sie doch ausgenommen wie ein Weihnachtskarpfen. Mein Privatleben geht Sie gar nichts an. Privatleben interessiert mich nicht, Gröber. Ich will... Sie werden weiterhin dafür sorgen, dass jeder unserer Trucks problemlos das Land verlassen kann. Und Sie werden weiterhin Ihre 10.000 Dollar pro Lieferung kassieren. Das macht Sie und mich... Und Ihre kleine Svetlana glücklich. Wenn die mich erwischen, bin ich gefeuert. Und im Gefängnis. Ich wusste ja nicht, was sie da nach Europa schmuggeln. Dann hätten sie diese Kiste besser nie geöffnet. Sie können doch nicht das kulturelle Erbe einer ganzen Nation... Sie sich nicht auf, Gröber. Wir sorgen nur dafür, dass die irakischen Kulturgüter in die Hände von Leuten gelangen, die sie auch zu würdigen wissen. Wie lange soll das denn noch weitergehen? Noch 3-4 Ladungen, dann ist alles raus. Ist der Schatz von Nimrod auch dabei? Sie haben sich ja gut informiert. Na gut, dann zahle ich Ihnen 15.000 pro Lieferung und Sie halten einfach weiter dicht. Gröber! So, jetzt will ich raus aus diesem Affenpuff. Bei einer Serie von Bombeneinschlägen in der irakischen Hauptstadt sind mindestens 100 Menschen. Ich wohnte mit etwa 50 anderen Journalisten aus allen Teilen der Welt in einem Hotel am Tigris. Die Zimmer waren schmutzig und teuer. Im Garten gab es einen Pool, den seit Monaten niemand gereinigt hatte. Die Partys der skandinavischen Kollegen waren die wildesten. Nummer 4. 2-2, Philipp. Nachts, wenn die meisten schon angetrunken oder bekifft waren, flogen von den Balkonen die Pizzareste ins Wasser. Mais non, das eben war keine Pizza, das war nur Wurst. Zählt Wurst etwa nicht? Wir wollten nur Pizza zählen, Michel, keine Wurst. Nach 4 Wochen hatte ich noch keine 10 Artikel veröffentlicht. Ich bilanzierte die ermordeten US-Soldaten, das Chaos beim Wiederaufbau von Polizeiapparat, Strom- und Wasserversorgung und die bis dahin erfolglose Jagd nach Saddam Hussein. Alles in allem Pflichtberichterstattung. Vorhin im türkischen Bad. Ja, was? Die Typen, die sich neben dich gesetzt haben, den einen habe ich schon mal gesehen. Ach ja? Wo denn? Drüben, im UN-Gebäude. War eine Konferenz von Hilfsorganisationen oder so ähnlich. Kannst du dich an seinen Namen erinnern? Nein. Er ist ein Präsident oder Vizepräsident einer Organisation. Weißt du noch mehr? Nein, aber wenn du willst, besorge ich dir morgen die Teilnehmerliste der Konferenz. Oh ja, das wäre klasse, Philipp. Das Gespräch in der Sauna ließ mich nicht los. Der Schatz von Nimrod, die Plünderung der Museen, die Hilfsorganisationen. Nach dem Krieg, in den ersten Tagen totaler Anarchie, waren hunderte Plünderer durch Bagdads Museen gezogen. Schnell wurde spekuliert, Kunsthehler aus Paris und New York hätten organisierte Banden angeheuert. Doch auf einmal und völlig unerwartet war in den Zeitungen zu lesen gewesen, die meisten der geraubten Kunstschätze seien wieder aufgetaucht. Was führt Sie zu mir, Herr Below? Ein Kollege meinte, wenn ich mal über die geplünderten Museen recherchieren sollte, seien Sie ein guter Ansprechpartner. Für das Thema interessiert sich schon lange niemand mehr. Setzen Sie sich. Am nächsten Morgen war ich zu Professor Ludwig Fleming gefahren. Er arbeitete für das Deutsche Archäologische Institut Berlin in Bagdad. Ich habe gelesen, die meisten der geraubten Sachen seien wieder aufgetaucht. Wer behauptet das? Ich weiß nicht. Ich dachte, die Amerikaner. Und Sie glauben, was die sagen? Sie nicht? Hören Sie, Herr Below, wenn ich Ihnen diese Frage beantworte und Sie mich damit in Ihrer Zeitung zitieren, bin ich meine Stelle los. Ich will Sie nicht zitieren. Ich brauche nur ein paar Hintergrundinformationen. Ich bin da auf etwas gestoßen, das... Ja? Entschuldigung. Ja. Below, es geht um die erschossenen US-Soldaten von heute Morgen. Ja? Haben Sie es etwa nicht mitbekommen? Es läuft schon seit Stunden in den Nachrichten. Doch, natürlich habe ich das gehört, Chef. Ich möchte ein großes Stück von Ihnen über die aktuelle Sicherheitslage im Irak. Für morgen? Selbstverständlich für morgen. Was dachten Sie denn, Below? Entschuldigung, Professor. Nach den Plünderungen hatten die Vereinten Nationen eine internationale Kommission aus Archäologen und Kunsthistorikern eingesetzt, der ich angehörte. Wir sollten die Kulturgüter in den irakischen Museen katalogisieren und anhand dieser Listen wollte man feststellen, was alles gestohlen wurde. Was ist mit den Meldungen, die Sachen seien wieder aufgetaucht? Nachdem wir eine erste erschütternde Zwischenbilanz vorgelegt hatten, besuchte uns ein hoher amerikanischer Offizier. Er bedankte sich für unsere Arbeit und erklärte, er habe nicht mehr genug Leute, um für unsere Sicherheit garantieren zu können. Kurz darauf dann die Überraschung. In den Medien hieß es, amerikanische Soldaten hätten die verloren geglaubten Kunstschätze nahezu vollständig und wohlbehalten wiedergefunden. Und das glauben Sie nicht? Nein. Warum nicht? Haben Sie jemals auch nur ein Foto oder eine Filmaufnahme von den wieder aufgetauchten Kunstschätzen gesehen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Haben Sie versucht, die wiedergefundenen Schätze zu begutachten? Natürlich. Abgelehnt. Es hieß, der Ort, an dem man sie versteckt hält, müsse aus Sicherheitsgründen geheim bleiben. Ja? Michel? Ja? Bist du noch an dem Team von der Hilfsorganisation interessiert? Dem aus dem türkischen Bad? Ja klar, wieso? Auf der Teilnehmerliste von der UN-Konferenz sind noch zwei deutsche Namen drauf. Meyer und Lambert. Aha. Meyer ist aber offenbar nicht mehr in Bagdad. Lambert gehört zu einer Organisation, die heißt Deutsche Initiative für Wiederaufbau im Irak. D-I-W-I. Divi. Okay. Danke, Philipp. Nachdem ich meinen Artikel an die Redaktion nach Berlin gemailt hatte, nahm ich mir ein Taxi zur deutschen Botschaft. Von der überaus zuvorkommenden Botschafterin erfuhr ich, dass sie Lambert und die Divi für seriös hielt und beide im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstütze. Und dass Lambert in einem kleinen Ort im Norden des Irak den Neubau einer Klinik organisiere. Der Name des Ortes war ihr allerdings nicht bekannt. Den konnte ich wohl nur von Lambert selbst erfahren. Kommen Sie rein, Herr Below. In Lamberts Bungalow stapelten sich bis in den letzten Winkel braune Kartons. Der Aufschrift nach enthielten sie Medikamente. Oh ja, sieht aus, als hätten Sie schon eine Menge gesammelt, Herr Lambert. Ja, Erst gestern haben wir 3 Trucks losgeschickt. Es gibt viel zu tun. Und meine Zeit ist knapp. Worum geht's? Ich erzählte ihm, dass unsere Zeitung einen großen Bericht über humanitäre Hilfsorganisationen planen würde. Und von den lobenden Worten der Botschafterin über die Divi. Sie sprach von einem großen Bauprojekt. Oh ja, die Klinik. Warten Sie, ich habe ein paar Fotos, die können Sie haben. Die hat bisher noch niemand veröffentlicht. Er zog einen Stapel großformatiger Aufnahmen aus einer Ledertasche. Auf dem obersten Bild war ein weißes, zweistöckiges Haus mit 2 Türmchen links und rechts zu sehen. Letzte Woche aufgenommen. Das Dach ist inzwischen fertig. Mhm. Wo ist das? Im Norden. Ja, ich meine, wo genau im Norden? Nehmen Sie das bitte nicht persönlich, aber das möchte ich Ihnen lieber nicht sagen. Lambert gab mir das nächste Foto. Es zeigte eine Gruppe Kinder mit schweren körperlichen Behinderungen. Wir behandeln bereits ein paar Patienten, die ganz arm dran sind. Es wäre nicht gut, sie dem Medienrummel auszusetzen. Verstehe. Gestern sind also 3 Lastwagen mit Hilfsgütern zur Klinik gefahren. Ja, und heute reise ich hinterher. Ab morgen soll die 2. Etage eingerichtet werden. Sie entschuldigen mich für einen Moment? Natürlich. Die Aktentasche, dachte ich. Wenn es hier irgendwo Unterlagen mit dem Namen des Ortes gibt, dann in der Aktentasche. Ich spürte meinen Herzschlag. Jetzt oder nie. Mit einem Griff packte ich den gesamten Inhalt. Ganz unten lag die Kopie einer groben Karte des Irak. Neben einer Autobahn, die nach Norden führte, an einer Stelle, wo sie eine scharfe Linkskurve machte, war ein Ort mit einem Kreuz markiert. Daneben stand etwas auf Arabisch. Ich kam mir vor wie ein Erstklässler, als ich die Buchstaben in mein Notizbuch malte. Dann ließ ich die Unterlagen zurück in die Tasche fallen und rutschte wieder auf meinen Platz. Krankenhaus. Wie Krankenhaus? Was Sie da aufgeschrieben haben, heißt Krankenhaus. Ja, aber das ist kein Ortsname? Nein, nein, Mr. Michael. Das heißt Krankenhaus. Ich hatte mich mit dem irakischen Taxifahrer angefreundet, der mich in den letzten Tagen öfter gefahren hatte. Er hieß Arkan und war für ein paar Semester Elektrotechnik in Deutschland gewesen. Auf dem Rückweg kauften wir eine Landkarte, auf der ich die Stelle wiederfand, die bei Lambert mit einem Kreuz gekennzeichnet gewesen war. Sunadi, ganz in der Nähe vom Kajarach. Mhm. Ja, kennst du dich da aus, Arkan? Nein, Mr. Michael. Aber mein Onkel lebt in Kajarach. Und er hat einen alten Freund, der in Sunadi lebt. Ja, sehr gut. Ich musste nach Sunadi. Aber ohne die Erlaubnis der Redaktion durfte ich Bagdad nicht verlassen. Es war also an der Zeit, meinen Chef zu informieren. Du musst verdammt vorsichtig sein. Sunadi ist eine fiese Ecke. Warst du mal da? No. Die Amerikaner haben das Gebiet abgeriegelt. Iraker kommen nur nach strengen Personenkontrollen rein und raus. Für Ausländer ist der Zutritt ganz verboten. Warum das? Aus Sicherheitsgründen. Sunadi gilt als gefährliches Widerstandsnest. Verstehe. Ja, und wie komme ich da trotzdem rein? Du müsstest Mitglied einer humanitären Hilfsorganisation sein. Die bekommen von der Army NGO-Ausweise, Non-Governmental Organization. Damit kannst du jeden Checkpoint passieren. Ja? Interessante Nachricht, die Sie uns da gemeldet haben, Bello. Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie das alles beweisen wollen? Ich muss nach Sunadi, Chef. In Bagdad komme ich nicht weiter. Mir wäre es lieber, wir könnten Ihnen jemanden zur Unterstützung schicken, aber das würde zu lange dauern. Also machen Sie sich an die Arbeit. Wir werden einen freien Fotografen engagieren, der Sie begleitet. Ja, gut. Und Bello, halten Sie mich unbedingt auf dem Laufenden. Alles klar, Philipp. Bist du dabei? Warum nicht? Vielleicht finden wir ja was in der Klinik. Ja? Hello, your newspaper engaged me. I am your photographer. Oh, fine. My name is Olga Krakowska. I am named Aman. And ich komme noch heute Abend nach Bagdad ins Hotel. Okay, Olga. Morgen um 11 Uhr geht's los. Treffpunkt Lobby. Nur gerade durchschnitt die Straße die irakische Wüste. Von Kollegen hatte ich Horrorgeschichten von Überfällen gehört. Ich hätte mich besser gefühlt, wenn ich meine schusssichere Weste angezogen hätte. Mein Onkel sagt, in Sunadi ist vor Fremden schon immer gefährlich gewesen. Aber jetzt, wo die Amerikaner da sind, besonders. Akan hatte sofort zugesagt, als ich ihn gefragt hatte, ob er uns mit seinem Wagen als Fahrer und Dolmetscher begleiten würde. Der Ring, den die Amerikaner um Sunadi gezogen haben, beginnt etwa 5 Kilometer vor dem Ort. Aber mit den Ausweisen, die Michael besorgt hat, kommen wir rein, oder? Ja, na klar, Olga. Wir sind offizielle Mitarbeiter der deutsch-österreichischen Friedensinitiative Nahost. Hört sich gut an. Die Amerikaner hätten Sunadi wahrscheinlich mit Leichtigkeit überrollen können. Wie sie es mit anderen Orten, in denen Widerstand geleistet wurde, auch getan hatten. Stattdessen ließen sie Sunadi in Ruhe und begnügten sich damit, den Ort abzuriegeln. Seltsam. Checkpoint. Jetzt wird's spannend. Nicht nervös werden. Get out of that car. Come on, come on, all of you. Hands up. Come here. Hey, hey, langsam, langsam. Hinter einer Barriere aus Sandsäcken und Stacheldraht wurden wir von einer jungen Soldatin mehr als gründlich durchsucht. Oh, ça va pas, non? Dann kam der Wagen an die Reihe. Okay, they're clear, Sergeant. Wir wurden zum Chef der kleinen Truppe geführt. Davis stand auf dem Namensschild an seinem Helm. Ein Franzose, ein Deutscher und eine Polin arbeiten für eine deutsch-österreichische Friedensinitiative. Ja, exactement. Und was ist mit dem da? Das ist unser Fahrer und Dolmetscher. Was wollt ihr in Sunadi? Sergeant, wir sind eines von mehreren Teams einer Kooperation von Friedensinitiativen der Europäischen Union. Von unserer Dokumentation der Situation im Irak wird abhängen, ob die EU künftig eigene Soldaten in den Irak schicken wird. Was für ein Unsinn. Aber Olga war genial. Ein Gedankenblitz genau im richtigen Moment. Keine Ahnung, was ihr wirklich vorhabt. Aber wenn ihr diesen Checkpoint verlasst, kann die Army der United States euch keinen Schutz mehr gewähren. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Akan fuhr uns zu dem Freund seines Onkels, der am Rand von Sunadi wohnt. Karim Abdul war ein kleiner, kräftiger Mann mit listigen Augen. Was hat er gesagt? Er sagte, wir sind nicht die Ersten, die sich für die Klinik interessieren. Wer denn noch? Genud al-Amerikan. Amerikanische Soldaten. Kann er uns helfen, in die Klinik zu kommen? Tegdar sa'adna dachinna la mustashfa? Ich agdar, bas hada ikellefu buwahda 300 Dollar. Er will 300 Dollar extra. 100 Dollar extra. Und keinen Cent mehr. Dallalu. Karim Abdul nickte und führte uns in sein Wohnzimmer. Lambert und Jamaate, jowi qabli al-harb al-sunadi. كانوا يدورون عمال بس بعد احداث بغداد بداوا مباشره ببناء المستشفى لامبرت und seine Leute sind bereits vor dem Krieg nach Sunadi gekommen um Arbeit zu suchen nach dem Krieg wurde dann sofort mit dem Bau der Klinik begonnen gab es so viele Kriegsverletzte اكوشانو صابات بصوره عامه لا ماكو شيء صار هنا والمستشفى فارغه Kriegsverletzte nein und Sunadi wurde nicht gekämpft in der Klinik gibt es noch keinen Patienten aber wie Akan, frag mal nach den Amerikanern. Was wollten die über die Klinik wissen? شدوا الأمريكان يعرفون على المستشفى. قبل شهر جو 3 جنود بسيارة جيب. ورادوا يعرفون منو راح يمول المستشفى وش وقت يبدون. Es waren drei, vor ungefähr einem Monat. Sie kamen mit einem großen Jeep und wollten wissen, in wessen Auftrag die Klinik gebaut wird. Wie und wann kommen wir am besten in die Klinik? شنو أفضل وقت ندخل بيه المستشفى؟ أفضل وقت تجون بيه الجمعة قبل صلاة الظهر. Wir sollen am Freitag Vormittag wiederkommen. Um 12 geht jeder Muslim in der Moschee zum Mittagsgebet. Das ist die beste Gelegenheit. D'accord. Gut. Nach einer kalten und unruhigen Nacht in Zelten am Ortsrand fuhren Philipp und ich noch einmal allein zu Karim Abdul. Als wir ausstiegen, sah ich, wie ein Mann aus einem Haus auf uns zukam. Er hatte seinen rot-weiß gemusterten Kaffee um den Kopf gewickelt, so dass nur ein schmaler Schlitz für die Augen blieb. In der rechten Hand hielt er ein Gewehr, eine Kalaschnikow. Aus den anderen Häusern kamen weitere Männer. الشباب حضروا سلاحك او سيارة على الطريق يلا دير بالكم دير بالكم Someone understands English English No English No English No English ولك انت سد حيك ولا تحكي اي حكايه فهمت شباب فتشوهم يلا يلا على السريع تعالك تعال يوز بيبر بريس تي في داون امريكا داون بوش نو نو امريكا دويتشلاند جيرماني فرنسا ولك انت امريكي هذا امريكي شباب نو نو نو نو Mit einem Mal liefen alle auseinander. Drei Männer sprangen in unseren Wagen und rasten davon. Ich war wie gelähmt. Hey, Michel, Mann, geh in Deckung! Philipp, ich verstehe nicht. Was ist los? Keine Ahnung. Vielleicht ein Angriff der Amerikaner. Komm her! Sie kommen, dachte ich und drückte mich in eine Mauernische neben Philipp. Bei einer Schießerei wären wir genau im Kreuzfeuer. Tatsächlich. Tauchte ein bulliger Jeep auf. Die Scheiben waren verdunkelt. Hey, where are you guys? Die suchen nach uns. Ich hab's gehört. Where are you? Als sich der Jeep auf 10 Meter genähert hatte, los, Philipp, jetzt! Sprinteten wir los. Auf der rechten Seite flog eine Tür auf. Überrascht sah ich in die Gesichter einer Frau und eines Mannes. Auf seiner Baseballkappe stand Be the first to know. CNN. Ihr seid ja gar keine Amerikaner. That was totally shit what you did. I told you, Steve, our army boys wouldn't be so stupid. Ich bin Michael aus Berlin. Ich bin Kelly. This is Steve, my cameraman. Ist es nicht ein wenig riskant, im Irak mit einem amerikanischen Armee-Jeep durch die Gegend zu fahren? Nicht riskanter als das, was ihr eben gemacht habt. Was habt ihr in Tsunadi verloren? Wir sind Journalisten wie ihr. Presse. Und an welcher Story seid ihr dran? Die Guerilla. Ja, und wie ihr sehen konntet, hatten wir gerade unser erstes Interview. Wie habt ihr es geschafft, an den Checkpoints vorbeizukommen? Berufsgeheimnis. Stop over there, Steve. Das mit den Journalisten nehme ich euch nicht ab. Also, wer seid ihr wirklich? Was geht euch das an? Ich finde, du könntest ein wenig dankbarer sein. Schließlich haben wir euch gerade den Arsch gerettet. Wir haben nicht darum gebeten, aber ihr Amerikaner könnt wahrscheinlich nicht anders, als euch überall ungefragt einzumischen. Au revoir. An diesem Punkt endete unsere erste Begegnung mit CNN. Gott sei Dank waren wir nicht allzu weit von unseren Zelten entfernt. Du weißt schon, wer das war, hein? Ich habe ihr Gesicht schon mal gesehen, aber... Taylor. Kelly Taylor. Der Star bei CNN. Kenn ich nicht. Ein echtes Top Gun und ein echtes Miststück. Woher willst du das wissen? Ich kenne keinen Kollegen, der sie leiden kann. Die geht über Leichen. Ja, sie hat uns immerhin das Leben gerettet. Ach Quatsch. Glaubst du wirklich, diese Typen hätten uns mitten auf der Straße abgeknallt? Vielleicht nicht gleich abgeknallt, aber entführt, was weiß ich. Michel, ich glaube, die sind an derselben Story dran wie wir. Ach, niemals. Na, überleg doch mal, warum Kelly daran zweifelt, dass wir Journalisten sind. Keine Ahnung. Weil sie denkt, dass wir zu Lamberts Leuten gehören. Warum sollte sie? Weil du Deutscher bist. Und weil wir es geschafft haben, nach Tsunadi zu kommen. Und wie du weißt, schaffen das normalerweise nur Mitglieder von Hilfsorganisationen. Olga war wütend, als wir zurück ins Lager kamen. Und Arkan traurig, wegen seines Wagens. Ich versprach ihm bei Allah, dass wir uns so bald wie möglich zu Karim Abdul auf den Weg machen würden und dass ich bereit war, jede Summe zu zahlen, um den Wagen auszulösen. Arkan sah mich nur zweifelnd an, als plötzlich Steve und Kelly auftauchten. Was wollt ihr? Euch einen Vorschlag machen. Unter Kollegen. Ach ja? Ich dachte, du glaubst nicht, dass wir Journalisten sind. Ich glaube, dass ihr an der gleichen Sache dran seid wie wir. Und wir wollten euch eine Corporation vorschlagen. Eine Kooperation? Sure, why not? Mit euch. Jetzt hör auf, Felipe. Es gibt da diese deutsche Hilfsorganisation. Ja, und? Wir glauben, dass diese Hilfsorganisation einen Kunstraub decken soll. Olga, Philipp, Beratung? D'accord. Ja. Wir gingen ein Stück weg vom Lager und hielten Kriegsrat. Also, was meint ihr? Die zieht uns gnadenlos über den Tisch. Ich finde, das Angebot von Kelly ist das Beste, was uns in dieser Situation passieren konnte. Weißt du, warum sie uns dieses Angebot machen, hä? Weil sie nicht weiterkommen. Wisst ihr was? Ihr nervt. Ein Konkurrenzkampf hier draußen wäre wirklich idiotisch. Ich bin für Zusammenarbeit. Ich auch. Wir einigten uns mit Kelly und Steve, unser Lager zur gemeinsamen Basis zu machen. Was den technischen Ausrüstungsstand anging, war die Kooperation mit CNN in jeder Hinsicht eine Bereicherung für uns. Neben dem Satellitennavigationssystem und einem Nachtsichtgerät besaßen die Kollegen sogar Sonnenkollektoren, mit denen man Computer und Satellitentelefone betreiben konnte. Allahu Akbar. Am Freitag fuhren wir alle gemeinsam zu Karim Abdul, der tatsächlich Arkans Wagen zurückorganisiert hatte. Nachdem wir uns auf einen viel zu hohen Preis geeinigt hatten, fuhren wir zur Klinik. An der Rückseite des Gebäudes öffnete uns ein sehr kleiner Mann mit Kalaschnikow die Tür. Karim Abdul steckte dem Zwerg $10 zu. Dann wurden wir reingelassen. Wir befanden uns in einem fensterlosen Gang, eine Art Versorgungstrakt. Zur Rechten stapelten sich in Deckenhöhe Kartons mit Medikamenten. Zur Linken standen nagelneue, chromblitzende Krankenhausbetten. Wer immer daran zweifelte, dass Lambert hier eine Klinik aufzog, würde durch diesen Anblick eines Besseren belehrt werden. Hinter den Kartons mit den Medikamenten hatte Kelly eine große Holzkiste entdeckt. Nicht anrufen, bitte. Er meinte, es war nicht abgemacht, dass etwas eingerollt wird. Der soll sich da raus sein. Was brummt hier so? Ist das hinter der Tür? Was ist dahinter, Karim? Shakur al-Bakrim. Heißt Elijah Malmute. Ein Kühlhaus für die Leichen. Warum wird die Leichenkammer einer Klinik gekühlt, die noch nicht in Betrieb ist? Sie lagen auf dem Beton, trugen Jeans und Turnschuhe. Ihre Haare, Gesichter und Kleider waren verdreckt. Ihre Haut gelblich. Die Pupillen zeigten unnatürlich nach oben. Wie die wohl umgekommen sind, sieht man doch. Erschossen. Mon Dieu. Ich kniete mich hin, um einen der Toten genauer zu betrachten. Er war jung, 25 vielleicht. In seinem aufgeknöpften Hemdkragen glitzerte eine silbrige Kette. Ich nahm meinen Kugelschreiber und zog sie damit ganz heraus. An der Kette hing eine Blechmarke mit eingestanzter Personalnummer, Geburtsdatum, Blutgruppe und Religion. Sieht gar nicht aus wie ein US-Soldat. Special Forces. Karim Abdul bestätigte, dass das die Männer waren, die vor ein paar Wochen bei ihm gewesen waren. Mit einem Mal bekam ich Angst. Vielleicht war ich zu naiv gewesen. Aber dass Lambert Menschen töten ließ, hatte ich nicht erwartet. Er musste professionelle Killer beschäftigen. Wer sonst sollte US-Elite-Soldaten überwältigen? Appetitlos und matt saßen wir abends vor den Zelten. Wie sollten wir weitermachen? Niemand hatte eine Idee. Das würde euch interessieren. Zeig mal. Habe ich von der Homepage der Jordan Times. Toter im Tigris. Ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen in Bagdad wurde ermordet. Handelt es sich um den deutschen Staatsangehörigen Helmut Gröber, der seit 2 Jahren für die UN die Arbeit der privaten Hilfsorganisationen im Irak koordinierte. Ist das nicht der andere aus dem türkischen Bad? Geh mal her. Im Lauf des heutigen Tages wurde eine aus der Ukraine stammende Kollegin des Toten unter Mordverdacht festgenommen. Moment mal, das war bestimmt Svetlana, von der Gröber in der Sauna erzählt hat. Dann sollten wir sofort nach Bagdad fahren und mit dieser Svetlana sprechen. Im Augenblick kommen wir hier in Sunari sowieso nicht weiter. Ich bin dafür, dass ihr gleich morgen aufbricht. Es wäre mir lieber gewesen, Philipp hätte Arkan und mich begleitet. Aber mein Vertrauen in Kelly hatte Grenzen. Im Hotel in Bagdad schrieb ich einen Zwischenbericht an meine Redaktion. Von Kollegen hatte ich erfahren, dass Gröbers Freundin Svetlana nach kurzem Aufenthalt in Abu Ghraib irgendwo in Bagdad untergetaucht war. Ein gewisser Mohammed sollte seine Finger im Spiel gehabt haben und sie aus dem Gefängnis herausgeholt haben. Dann checkte ich meine Mails. Philipp hatte geschrieben. Hoffe, du hast diese Svetlana gefunden und etwas aus ihr rausgekriegt. Wenn du Zeit hast, kannst du ins türkische Bad gehen und für mich eine Runde mitschwitzen. Grüße Mohammed, wenn du ihn triffst. Mohammed? Na klar, das musste der gleiche Mohammed sein, der Svetlana geholfen hatte. Ich fuhr sofort mit Arkan zum türkischen Bad. Und nach einigem Hin und Her konnten wir Mohammed überzeugen, dass wir Svetlana treffen mussten. Woher kennen Sie Mohammed? Er war mit Helmut befreundet. Schon vor dem Krieg. Können Sie sich Herrn Grübers Ermordung erklären? Ich glaube, dass Helmut sich da auf etwas eingelassen hatte, was ihm zum Verhängnis wurde. Hat er Andeutungen gemacht? Niemals. Gibt es irgendetwas, das er Ihnen zur Aufbewahrung gegeben hat? Sie meinen so in der Art, sollte mir etwas zustoßen, Schatz, dann gibt das der Polizei? Nein. Was sagt Ihnen der Name Rainer Lambert? Hat der was mit einer Hilfsorganisation zu tun? Ja, Deutsche Initiative für Wiederaufbau im Irak, DIWI. Ja, schon mal gehört. Aber damit kenne ich mich nicht aus. Hilfsorganisationen, das war immer Helmuts Sache. Hat der den Namen erwähnt? Bestimmt nicht. Oder von Sunadi gesprochen? Wovon? Sunadi ist ein Ort im Norden. Nein, nie gehört. An der Tür sagte Svetlana noch: Hier, nehmen Sie diesen Schlüssel. Er gehört zu einem Zimmer im Hotel Aurora. Helmut und ich hatten es gemietet, um uns dort ungestört treffen zu können. Es ist noch für einen Monat im Voraus bezahlt. Wenn es einen Ort gibt, an dem Helmut etwas versteckt haben könnte, dann dort. Viel Glück. Danke. Und tatsächlich. Im Hotelzimmer entdeckten wir im Abflussrohr des Waschbeckens ein kleines, in mehrere Schichten Plastikfolie eingewickeltes Päckchen. Darin war eine Speicherkarte. Im Hotel lud ich mir den Inhalt der Speicherkarte auf mein Notebook. Zunächst war eine Luftaufnahme von Sunadi zu sehen. Aber was war das Besondere daran? Dann eine E-Mail. An wjlewis@hotmail.com. Absender Rainer Lambert. Nach einigem privaten Geplänkel wurde ein beträchtlich wachsender Förderkreis erwähnt und eine Liste mit Bestellungen. Besonderes Interesse gelte Fundnummer W1-4873. Ich rief sofort Professor Fleming an. Das ist eine Vase, die sogenannte Waraka-Vase. Sie ist eines der bedeutendsten Kunstwerke sumerischer Herkunft. 15 Minuten später waren Arkan und ich schon wieder auf dem Weg nach Sunadi. Michel, mon Dieu, bin ich froh, dich zu sehen. Wir haben mit dem Imam gesprochen. Was? Dem Imam von Sunadi? Ja. Er hat uns im Zusammenhang mit Lambert auf eine Insel ganz in der Nähe aufmerksam gemacht. Ist verbotene Insel unter Saddam. Strengste Geheimhaltung. Seit Kriegsende wird sie von bewaffneten Männern bewacht, die wohl zur Klinik gehören, meint der Imam. Wie es scheint, hat Lambert sich eine kleine Armee zugelegt. Hi, Michael. Hi, Kelly. Ich erzählte von meinen Recherchen in Bagdad und dem Verdacht, dass ein hohes Tier der US-Army bei der ganzen Sauerei mitmacht. Ich habe eine Mail gefunden. Sagt jemandem der Adressat W.J. Lewis etwas? Könnte General William J. Lewis sein. Er hat das Kommando über einen Teil der Truppen, die im Irak stationiert sind. Ein Kriegsheld, ausgezeichnet mit 1000 Orden. Der und Lambert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Woher hast du diese Mail überhaupt? Sie war auf einer Speicherkarte. Gröber hatte sie in einem Hotelzimmer versteckt. Kann ich mal sehen? Ja, klar. Hier. Auf der Karte ist außer der Mail noch eine Luftaufnahme von Sunadi gespeichert. Hier ist der Ausdruck. Aha. Hey, das ist die gleiche Satellitenaufnahme, die wir in unserem Navigationssystem benutzen. In so ein Foto kommen Zivilisten normalerweise gar nicht rein. Vielleicht hast du doch recht, Michael. Wenn Lambert einen Komplizen bei der Army hätte, würde das eine Menge erklären. Schaut mal. Diese Luftaufnahme ist nicht einfach nur ein Foto. Viel zu geringe Auflösung für die Datenmenge. Ja und? Wenn man auf dem Bild die Inselspitze anklickt, baut sich ein neues Bild auf. Und zwar ein Plan der Insel. Hier. Von oben gesehen hatte die Insel die Form eines Keils, der gegen die Strömung des Flusses gerichtet war. Sie wurde von einer Straße geteilt, die ihren Anfang an einer Brücke zum Festland nahm. Am Ende mündete die Straße in ein blaues Rechteck. Ein Palast? Moment mal, da ist noch etwas. Olga bewegte den Mauszeiger auf das Wort Palace. Das blaue Rechteck verfärbte sich rot. Sie klickte und wieder öffnete sich ein Bild. Diesmal ein Grundriss. Basement stand darüber. Keller. Scheint ziemlich groß zu sein. 12 Räume, 2 über Eck liegende Flure. Das muss es sein. Da liegt der Schatz. Wenn nicht, konvertiere ich zum Islam. Morgen Nacht gehen wir los. It's D-Day, Leute. D-Day. Erst wenn wir einfach auf den Anhänger springen und schon sind wir vorbei an den Wachen. Gut, Herr Leestief. Gegen 19 Uhr war es losgegangen. Einzeln und gebückt hatten wir die Brücke zu Saddams verbotener Insel passiert und uns bis zu einer der leerstehenden Baracken etwas abseits des bewachten Palastes vorgepirscht. Come on, it's now or never. Steve lief als erster los und sprang unbemerkt auf den Anhänger. Kelly, Olga und Philipp waren die Nächsten. So, Acker, jetzt du. Mach schon, ich kann nicht. Was ist? Es war zu spät für Diskussion. Der Truck hatte fast das Ende der Zone erreicht, in der man unbemerkt aufspringen konnte. Okay. Du versteckst dich hier und wir holen dich wieder ab, wenn wir rauskommen. Bis später. Pass auf dich auf. Inshallah. Ich rannte los und sprang wie die anderen vor mir auf den rollenden Anhänger. Vorbei an den Wachen fuhr der Truck bis an den Hintereingang des Palastes. Erst als sich nichts mehr rührte, schlichen wir durch eine unverschlossene Kellertüre in den Palast. Hey, das müsst ihr sehen. Leise, der Keller war ein Bunker. Massive Wände aus Beton. Stahltüren von mindestens 20 Zentimetern Dicke mit schweren Riegeln. Crazy. Unglaublich. Wahnsinn. Wir standen vor einem goldverzierten Doppelbett mit einem Baldachin, der von hohen Säulen getragen wurde. Auf dem Fußboden lagen mehrere Teppiche übereinander. Die Tapeten trugen als Muster die Initialen Saddam Husseins. Es war sein Schlafzimmer. Hier ist noch ein Zimmer. Alles voller Boxes. Spezialanfertigungen. Wir zählten etwa 25 Stück in verschiedenen Größen. Alle mit der Aufschrift Divi und Medical Supply. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Hilf mir mal. Ja. Ich hab hier was. Ich nahm Philipp die Bronzeskulptur ab. Ein Stier mit Flügeln. Gut 50 Zentimeter hoch. Und garantiert sehr wertvoll. Wenn das denn so clever ist. Los, Steve. Die Kamera. Ich mach die hier auf. Kriegst du es drauf? Klar. Sie holte ein goldenes Gefäß heraus. Eine Art Teekanne ohne Henkel. Ihre Ornamente zeigten rennende Löwen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Zeug hier 3.500 Jahre alt ist? Grimmer? Woher willst du das so genau wissen? Weil das hier der Schatz von Nimrod ist. Are you sure? Wir sahen direkt in den Lauf einer Kalaschnikow und in ein Gesicht, das wir kannten. Money. How much do you want? Give me all money, everything. Wir haben $2,000, but only. Sag Frau, still sein. Okay. Ja, wir haben $2,000. Gib her. Es war jener Zwerg, der uns während des Freitagsgebets die Hintertür zu Lamberts Klinik aufgeschlossen hatte. Karim Abduls bestechlicher Freund. Mit seiner Kalaschnikow hatte er uns durch den Palast in einen Raum in der ersten Etage dirigiert. Begegnet waren wir niemandem. Was jetzt? Wait. Da unten ist Lambert. Er und seine Leute verladen die Kisten. Ja, Lambert. Was ist mit Lambert? Er lügen. Er nicht bezahlen. Nicht bezahlen? Warum nicht? Er behauptet, wir stehlen Vase. Deshalb wir sollen Geld nicht bekommen. Wir werden Lambert ins Gefängnis bringen. Wir haben Beweise. Diese Vorstellung schien dem Zwerg zu gefallen. Er grinste und ließ seine Kalaschnikow sinken. Gefängnis? Gut. Sehr gut. Jetzt waren wir Verbündete. Verbündete gegen Lambert. Hast du ein Teleobjektiv dabei, Olga? Klar. Gut, dann schau mal, ob du erkennen kannst, was der Glatzkopf da macht. Er klebt etwas auf die Kisten. Was? Es sind blaue Aufkleber mit dem Wappen der UN. Die Siegel für den Zoll. Mach so viele Fotos du kannst. Hey, wer sind die beiden anderen Typen? Leibwache von Lambert. Frau Geheimdienst, Muchabarat. Jetzt weg vom Fenster. Ich gehe jetzt. Und schon war er weg, unser kleiner, geldgieriger Freund. Um sicher zu gehen, warteten wir bis zur Morgendämmerung. Dann verließen wir vorsichtig den Palast und trafen bei den Baracken auf einen sehr erleichterten Arkan. Mr. Michael, Mr. Philipp, es tut mir so leid, dass ich dachte schon... Alles okay, Arkan. Der Schatz war im Palast, Arkan. Und wir haben die Beweise, die wir wollten. Ja. Komm, nichts wie weg. Ja, Mr. Michael. Kannst du ein paar Filme einstecken, Arkan? Meine Hosentaschen platzen bald. Natürlich, Mr. Arkan. Wie viel hast du fotografiert? Bestimmt 20 Filme. Das ist ja... Shit! Alle in den Wald verstecken, los! In den Wald, du Feigling! Wir schafften es jeder hinter einen Baum... Aber es war zu spät. Sie hatten uns gesehen. Es waren Lamberts Leibwächter, die auf uns lauerten. Killer. Bevor ich mich fragen konnte, was sie mit dem Schuss bezwecken wollten, wusste ich es. Arkan begann wie panisch zu rennen, immer tiefer in den Wald hinein. Von uns anderen rührte sich niemand. Wir sahen ihm alle nach. Dann kam der Knall. Und Arkans Körper wurde durch die Luft geschleudert. Im Arabischen gibt es 1000 verschiedene Wörter für Kamel. Wusstet ihr das? Wusste ich nicht. Hat Arkan mal erzählt. Arkan war tot. Die Insel war vermint gewesen. Lamberts Leibwächter, diese Schweine, mussten davon gewusst haben. Ein Kamel, das hinkt, heißt anders als ein Kamel, das beim Trinken die Augen schließt. Dann gibt es Kamele, die es nicht mögen, wenn ihnen Krähen Läuse aus dem Fell picken. Die haben alle andere Namen. Ja, ja. Als ehemaliger Soldat hatte Steve Erfahrung mit Minen. Unter seiner Anleitung waren wir Zentimeter für Zentimeter durch das Minenfeld gepirscht und erst nach mehr als 4 Stunden wieder im Lager gelandet. Leichenblass und zitternd. Außerdem sind Kamele sehr weise. Arkan hat gesagt, dass es 100 verschiedene Namen für Allah gibt. 99 stehen im Koran. Und den 100. kennen nur die Kamele. Das hat Arkan erzählt? Ah, oui. Hat er. Kamele sind komische Tiere. Ich fuhr zu Karim Abdul. Der war ebenfalls schwer erschüttert, sicherte aber sofort zu, sich um Arkans Leichnam zu kümmern und seine Familie zu benachrichtigen. Kelly hatte in der Nacht eine E-Mail aus New York bekommen. Ihre Redaktion riet ihr dringend ab, weiterhin mit dem Armee-Jeep durch Irak zu fahren. Die seien derzeit die beliebtesten Ziele von Heckenschützen. Also verstauten wir all unsere Sachen in Arkans Toyota und fuhren los Richtung Bagdad. Zurück nach Hause. Der Regen wurde immer schlimmer. Als wir nachmittags das Flussufer des Tigris erreichten, war der zu einem reißenden Strom angeschwollen. Nur mit größter Mühe kamen wir über eine schaukelnde Behelfsbrücke ans andere Ufer. Das Schlimmste lag hinter uns, dachten wir. Von vorne kam ein alter orangefarbener Lastwagen auf uns. Stupid Idiot, hast du keine Bremse? Vorsicht, Steve! Doch der Fahrer gab Gas. Und ehe wir begriffen, was los war, hatte er uns frontal gerammt. Er schiebt uns in den Fluss! Oh nein! Wir müssen raus hier! Lass raus! No. Kelly riss als Erste die Tür auf und stürzte ins Freie. Auch Steve und Olga schafften es. Oh Gott! Was ist los, Michelle? Philipp, ich steck fest! Mein Fuß! Es geht nicht! Wie in Zeitlupe kippte der Toyota seitlich getroffen in die Fluten des Tigris. Im letzten Moment konnten wir uns in die Fluten retten. Sie haben uns durchsucht. Es waren Lamberts Killers. Sie haben uns alles abgenommen, was wir in den Taschen hatten. Alles? Auch die Filme? Ja. Wir können wahrscheinlich froh sein, dass sie uns nicht umgebracht haben. Dann können wir jetzt einpacken. Wenn sämtliche Beweise weg sind. Lambert hatte gewonnen. Jetzt konnte er sicher sein, dass man ihm nichts mehr beweisen konnte. Der Truck mit dem Schatz von Nimrud war wahrscheinlich längst in Syrien. Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Da macht man so viel zusammen durch. Und am Ende trinkt man nicht mal einen zusammen. Ja, merkwürdig. Aber sie sind alle müde. Könntest du jetzt schlafen? Nein. Wir waren von einem irakischen Bauern bis Bagdad mitgenommen worden und hatten gerade noch vor Beginn der Ausgangssperre in unserem Hotel einchecken können. Ich glaube, für Kelly ist eine Welt zusammengebrochen. Die ganze Story im Arsch. Oh, scheiß auf die Story. Auf Arkan, Santé. Auf Arkan. Olga hatte einen kleinen Splitter von Arkans Mine am Bein abbekommen. Die Wunde schien zunächst unspektakulär. Aber sie entzündete sich in der Nacht so schwer, dass sie ins Krankenhaus nach Amman in Jordanien ausgeflogen werden musste. Steve und Kelly verabschiedeten sich am nächsten Tag ziemlich kleinlaut von uns. CNN hatte sie wohl vorläufig aus dem Irak abgezogen. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Nous ne pouvons pas accepter un ultimatum. We have created the situation where terrorists are killing innocent people. 3 Tage später traf ich mich mit Philippe in einem Bagdader Café. Er winkte mit einer deutschen Zeitung. Hast du schon gelesen? Was? Mein Blick fiel auf die erste Seite. Jäger des verlorenen Schatzes stand da, neben einem großen Foto. Von Lambert. Ein Deutscher wird als Held in die jüngere Geschichte des vom Bürgerkrieg gebeutelten Landes eingehen. Rainer Lambert, Chef einer kleinen Hilfsorganisation aus Norddeutschland, fand durch Zufall den märchenhaften und als unschätzbar wertvoll geltenden Schatz von Nimrud. Lambert übergab den Schatz dem provisorischen Regierungsrat des Irak, der ihn jetzt an einem geheimen Ort versteckt hält. Zack her. Es wäre ein Verbrechen an der Kulturgeschichte des Landes gewesen, wenn dieser Schatz verschwunden wäre, sagte Lambert. Ah, Kelsalo. Ich hätte kotzen können vor Wut. Langsam begriff ich, wie klug Lamberts Zug war. Seine Vernunft hatte über seine Gier gesiegt. Mit seiner abenteuerlichen Geschichte trat er die Flucht nach vorn an. Sicher, der Schatz von Nimrud war für ihn nun verloren. Ein herber Verlust. Aber er hatte in den vergangenen Monaten sicher genug andere Kunstschätze aus dem Irak geschmuggelt, um für immer davon leben zu können. Obendrein hatte er einen frenetisch gefeierten Helden aus sich gemacht. Was wollte er mehr? Ja, komm hin. Was ist los, Michel? Ich konnte nicht schneller. Etwa eine Woche später hatte ich Philipp angerufen und ihn gebeten, ins Hotel zu kommen. Pass auf. Karim Abdul hat in Arkans Kleidung ein paar von Olgas Filmen gefunden. Zwei davon waren unversehrt und die hat er mir gestern geschickt. Und jetzt halte ich fest, Philipp. Auf mehreren Bildern ist eindeutig zu sehen, wie die UN-Siegel vor dem Palast auf Lamberts Aluminiumkisten geklebt werden. Très bien, sehr gut. Da man diese Siegel eigentlich nur im Hauptquartier der Vereinten Nationen in Bagdad bekommen konnte, waren das die ersten Beweise dafür, dass Lamberts Transporte mit illegalen Methoden durchgeführt wurden. Und dass dazu Mitarbeiter der UN bestochen worden waren. Damit können wir Lambert doch noch überführen. Sieht so aus. Mein Chefredakteur entschied, die Story gleich am nächsten Tag zu bringen. Um 12 Uhr mittags brachte es auch die Tagesschau in den Kurznachrichten. Bis zum Abend hatte jeder deutsche Fernseh- und Radiosender über die Enthüllungen berichtet. 12 Stunden später wurde die Story auch von den internationalen Medien aufgegriffen. Nach 6 Wochen tauchte zum ersten Mal der Name General William Johannes Lewis in den Medien auf. Seine Aussage vor einem Militärgericht war ein Geständnis. Und glaubte man ihm, war es Lamberts Idee gewesen, die zu erwartenden Plünderungen nach dem Irakkrieg für den großen Coup auszunutzen. Dafür, dass Lambert in Sunadi ungestört bleiben würde, sorgten Lewis Truppen. Er hatte ihnen den Auftrag gegeben, eine Guerilla in Schach zu halten, die es nicht gab. Monate vergingen. Lambert war entkommen. Saddam Hussein wurde verwirrt in seinem Erdloch bei Tikrit festgenommen. In Fallujah schändeten Aufständische die Leichen von US-Soldaten. Es gab Folterungen irakischer Häftlinge in Abu Ghraib. Journalisten wurden entführt. Am 26. Juni 2004 wurde die erste souveräne irakische Regierung seit Kriegsende vereidigt. Im Januar 2005 der Nationalkongress gewählt. Hey, Michel, hast du Kelly auf CNN gesehen? Sie berichtet live aus Bagdad. Ein Mann ist getötet worden beim Versuch, sich der Festnahme durch irakische Polizeikräfte zu entziehen. Noch unbestätigten Angaben zufolge handelt es sich bei dem Toten um den international gesuchten deutschen Staatsbürger Rainer Lambert. Der Schatz von Andreas Albers. Die Rollen und ihre Darsteller waren Michael Bello, Matthias Köberlin, Philipp, Stefan Bitun, Olga, Goscha Konietschna, Kelly, Claudia Urbschat-Minges, Steve, Charles Ripley. In weiteren Rollen hörten sie Samen El-Bedri, Hassan Al-Dabu, Mohamed Al-Sudani, Rainer Hohmann, Markus John, Horst Mendroch, Isan Mosen, Oliver Nitsche, Tamer Sadik, Adnan Shannan, Pierre Schrady, Andrea Simon und Caroline Schreiber. Technische Realisation Günter Kasper. Sprachberatung Hassan Hussein. Regieassistenz Andreas Westphalen. Bearbeitung und Regie Thomas Blockhaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Götz Schmiedes. Dieses Hörspiel bieten wir auch zum kostenlosen Download an. Im WDR-Hörspielspeicher unter hörspiel.wdr.de. Some games that you would love to play with me. I sure do.